Das staatliche Amt für Briefmarkenemission gab eine Briefmarke heraus, die die pulsierende epokale Atmosphäre des 200-Tage-Kampfes der Treue für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas darstellt.